Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. 22 Uhr, 8 Minuten, der 30.07. So, ich habe das Fenster auf, ich hoffe, das stört nicht so ganz. Ich habe gerade mal Lust, etwas über ADHS loszuwerden und... Ja, bei mir ist ja ADHS disnoxiziert, ich weiß nicht, wie man das nennt, disnoxiziert, festgestellt worden. Und ja, als Kind war ich mit meiner Mama immer, Gott hab sie selig, in Düsseldorf und in der Selbsthilfe-Kindergruppe und habe aber nie Medikamente bekommen. Erst jetzt hier in Oldenburg von meinem Psychiater. Und ja, also eigentlich habe ich ja immer schon gemerkt, dass ich ganz normal gestört bin. Boah, ich bin schon fast am Wegdösen. Aber ich wollte das eben noch loswerden hier. Und ja, ich habe eigentlich schon immer gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und ja, es wäre einiges anders verlaufen, wenn ich wie nennt man das? Disnoxiziert? Naja, es wäre auf jeden Fall anders. Alles ganz anders. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn er schon eher disnoxiziert worden wäre. Und hätte mir Schwierigkeiten ersparen können in meinem restlichen Leben. Und ja, ist jetzt, wo man es weiß, ne, dass es disnoxiziert, ich weiß nicht, wie man den Scheiß nennt, jetzt, wo es festgestellt worden ist, leichter ist es nicht. Ne? Du wirst halt mit Medikamenten und Psychopharmakern so ein bisschen ruhig gestellt, damit du halt einiges in deinem Leben, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Disnoxiziert, festgestellt worden. Die Diagnose, machen wir es so rum. Wenn die Diagnose ADHS schon eher mir mitgeteilt worden wäre, dann wäre mein ganzes Leben bestimmt anders verlaufen. Und wie gesagt, ich weiß ja selber, dass ich so ganz normal gestört bin. Und es ist halt schwierig, damit zu leben. Und so diese Panikattacken. Ich hatte ja immer Panikattacken und Stressschwitzen. Ich sage es mal so. Ich habe ja immer gesagt, ich leide unter dem Peter Pan-Syndrom. Ne? Also meine eigene Diagnose. Meine eigene Diagnose. Und ich habe es mal gegoogelt, das gibt es wirklich. Ne? Habe ich mir mal selber zu mir gesagt, hey, du leidest unter dem Peter Pan-Syndrom. Und niemals erwachsen zu werden. Und das ist wirklich so. Ich habe es mir immer schon als Kind in der Schule, als Erwachsener, immer gesagt, ich schneide das hier nicht, ne? Das geht hier in einem Rutsch durch. Und halt selber zu mir gesagt, hey, du leidest unter dem Peter Pan-Syndrom. Halt niemals erwachsen werden. Ne? Und ich bin halt ein Mann, ein älterer Mann jetzt mit dem Verstand eines Kindes und bin eigentlich auch da stolz drauf, ne? Klar tue ich auch manche Sachen als Erwachsener sehen, aber ich versuche immer, die Welt mit Kinderaugen zu sehen und alles nicht so ernst zu nehmen. Und Moment noch mal ganz kurz. Und ja, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich mir schon längst die Kugel gegeben. Also diese ganze kaputte Welt, die ist und auch die ganzen Beziehungen und so, die ich hatte. Und gut, ich hatte auch immer Frauen, die psychisch gestört waren. Und eigentlich sagt man ja, Gegensätze ziehen sich an. Aber ich hatte wirklich immer wirklich Mädels, Frauen, die auch einer Klatsche hatten. Und deshalb hat es vielleicht einigermaßen funktioniert oder halt nicht funktioniert. Und ja, da wollte ich nur mal loswerden. Also bei mir ist ADHS disnoxiziert, konziziert, nichts kostet. Wie nennt man diesen Scheiße? Also ADHS festgestellt worden, so. Das ist ein einfaches Wort. Und ja, leichter Leben tut es da mich nicht, aber vielleicht hätte ich damit die eine oder andere Schwierigkeit aus dem Weg räumen können, weil ich halt psychisch gestört bin und ja, leicht einen an der Klatsche habe, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß, ich denke mal, genau, ich denke mal, jeder Zweite ist ganz normal gestört und ist halt unsere heutige Welt und alles geht den Bach runter und naja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wollte ich nur mal ganz kurz loswerden, bevor ich jetzt gleich ins Land der Träume abtauche und ja, ich weiß nicht, ist das vererbbar? ADHS? Müsste ich mal gucken. Ja, ist nicht alles so einfach. Wie gesagt, wollte ich nur mal loswerden. Ich werde mich mal ganz genau schlucken. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Ja. Ich muss nur mal gehen. Moment. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt, weil ich bin froh, dass ich so einigermaßen meinen Alltag erledigen kann, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Und ja, ich bin so, wie ich bin. Und wie gesagt, ich kann Kritik überhaupt nicht ab. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man vielleicht ADHS hat, ne? Wie gesagt, einer der Zuhörer, der keine Kritik ab kann, sollte sich mal auf ADHS untersuchen lassen oder so, ne? Na gut, ich hoffe jetzt, das Fenster hat nicht so gestört, weil ich muss mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Und ja, sind wir nicht alle ein bisschen ganz normal gestört? In diesem Sinne, noch euch allen einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten oder wer auch sonst immer bei euch ist. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.